Hans Castorp wusste, warum er Herrn Settembrini zuhörte, nicht ausdrücklich, aber er wusste es. Etwas wie Pflichtgefühl war dabei, außer jener Ferienverantwortungslosigkeit des Reisenden und Hospitanten, der sich gegen keinen Eindruck verhärtet und die Dinge an sich herankommen lässt, in dem Bewusstsein, dass er morgen oder übermorgen wieder die Flügel lüften und in die gewohnte Ordnung zurückkehren wird. Etwas wie eine Gewissensvorschrift also, und zwar, um genau zu sein, die Vorschrift und Mahnung eines irgendwie schlechten Gewissens bestimmte ihn, dem Italiener zuzuhören, ein Bein über das andere geschlagen und an seiner Maria Mancini ziehend oder wenn sie zu dritt vom englischen Viertel gegen den Berghof emporstiegen. Nach Settembrinis Anordnung und Darstellung lagen zwei Prinzipien im Kampf um die Welt: die Macht und das Recht, die Tyrannei und die Freiheit, der Aberglaube und das Wissen, das Prinzip des Beharrens und dasjenige der gärenden Bewegung, des Fortschritts. Man konnte das eine das asiatische Prinzip, das andere aber das europäische nennen, denn Europa war das Land der Rebellion, der Kritik und der umgestaltenden Tätigkeit, während der östliche Erdteil die Unbeweglichkeit, die untätige Ruhe verkörperte. Gar kein Zweifel, welcher der beiden Mächte endlich der Sieg zufallen würde. Es war die der Aufklärung, der vernunftgemäßen Vervollkommnung. Denn immer neue Völker raffte die Menschlichkeit auf ihrem glänzenden Wege mit fort, immer mehr Erde eroberte sie in Europa selbst und begann, nach Asien vorzudringen. Doch fehlte noch viel an ihrem vollen Siege. Und noch große und edelmütige Anstrengungen waren von den Wohlgesinnten, von denen, welche das Licht erhalten hatten, zu machen, bis nur erst der Tag kam, wo auch in den Ländern unseres Erdteils, die in Wahrheit weder ein 18. Jahrhundert noch ein 1789 erlebt hatten, die Monarchien und Religionen zusammenstürzen würden. Aber dieser Tag werde kommen, sagte Settembrini und lächelte fein unter seinem Schnurrbart. Er werde, wenn nicht auf Taubenfüßen, so auf Adlerschwingen kommen und anbrechen, als die Morgenröte der allgemeinen Völkerverbrüderung im Zeichen der Vernunft, der Wissenschaft und des Rechtes. Die heilige Allianz der bürgerlichen Demokratie werde er bringen, das leuchtende Gegenstück zu jener dreimal infamen Allianz der Fürsten und Kabinette, deren persönlicher Todfeind Großvater Giuseppe gewesen. Mit einem Worte, die Weltrepublik. Zu diesem Endziele aber war vor allem erforderlich, das asiatische, das knechtische Prinzip der Beharrung im Mittelpunkte und Lebensnerv seines Widerstandes zu treffen, nämlich in Wien. Österreich gelte es aufs Haupt zu schlagen und zu zerstören, einmal um Rache zu nehmen für Vergangenes und dann um die Herrschaft des Rechtes und Glückes auf Erden in die Wege zu leiten. Diese letzte Wendung und Schlussfolgerung von Settembrinis wohllautenden Ergießungen interessierte Hans Castorp nun gar nicht mehr. Sie missfiel ihm, ja berührte ihn peinlich, wie eine persönliche oder nationale Verbissenheit, so oft sie wiederkehrte. Von Joachim Ziemsen zu schweigen, der, wenn der Italiener in dieses Fahrwasser geriet, mit verfinsterten Brauen den Kopf abwandte und nicht mehr zuhörte, auch wohl zum Kurdienste mahnte oder das Gespräch abzulenken suchte. Auch Hans Castorp fühlte sich nicht gehalten, solchen Abwegigkeiten Aufmerksamkeit zu schenken. Offenbar lagen sie außer der Grenze dessen, wovon versuchsweise sich beeinflussen zu lassen, eine Gewissensvorschrift ihn mahnte. Und zwar so vernehmbar mahnte, dass er, selbst wenn Herr Settembrini sich zu ihnen setzte oder im Freien sich ihnen anschloss, ihn aufforderte, sich über seine Ideen zu äußern. Diese Ideen, Ideale und Willensstrebungen, bemerkte Settembrini, seien Familienüberlieferung in seinem Hause. Denn alle drei hätten sie ihnen ihr Leben und ihre Geisteskräfte gewidmet. Der Großvater, Vater und Enkel, ein jeder nach seiner Art. Der Vater nicht weniger als der Großvater Giuseppe, obgleich er nicht wie dieser ein politischer Agitator und Freiheitskämpfer, sondern ein stiller und zarter Gelehrter, ein Humanist an seinem Pulte gewesen sei. Was aber sei denn der Humanismus? Liebe zum Menschen sei er, nichts weiter. Und damit sei er auch Politik, sei auch Rebellion gegen alles, was die Idee des Menschen besudele und entwürdige. Man habe ihm eine übertriebene Schätzung der Form zum Vorwurf gemacht, aber auch die schöne Form pflege er lediglich um der Würde des Menschen willen. Im glänzenden Gegensatz zum Mittelalter, das nicht allein in Menschenfeindschaft und Aberglauben, sondern auch in schimpfliche Formlosigkeit versunken gewesen sei. Und von allem Anbeginn habe er die Sache des Menschen, die irdischen Interessen, habe er Gedankenfreiheit und Lebensfreude verfochten und dafür gehalten, dass der Himmel billig den Spatzen zu überlassen sei. Prometheus! Er sei der erste Humanist gewesen, und er sei identisch mit jenem Satanas, auf den Carducci seine Hymne gedichtet. Ach, mein Gott, die Vettern hätten den alten Kirchenfeind zu Bologna gegen die christliche Empfindsamkeit der Romantiker sollen sticheln und wettern hören, gegen Manzonis heilige Gesänge, gegen die Schatten- und Mondscheinpoesie des Romanticismo, den er der bleichen Himmelsnonne Luna verglichen habe. Perbacco, es sei ein Hochgenuss gewesen. Und hören sollen hätten sie auch, wie er, Carducci, Dante ausgelegt habe. Als Bürger einer Großstadt habe er ihn gefeiert, der gegen Askese und Weltverneinung die Tatkraft, die umwälzende und weltverbessernde, verteidigt habe. Denn nicht den kränklichen und mystagogischen Schatten der Beatrice habe der Dichter mit dem Namen der Donna Gentile e Pietosa geehrt, so heiße vielmehr seine Gattin, die im Gedicht das Prinzip der diesseitigen Erkenntnis, der praktischen Lebensarbeit verkörpere. Da hatte Hans Castorp nun auch dies und das über Dante gehört, und zwar aus bester Quelle. Ganz fest verließ er sich nicht darauf, in Anbetracht der Windbeutelei des Vermittlers, aber hörenswert war immerhin, dass Dante ein geweckter Großstädter gewesen sei. Und dann hörte er weiter zu, wie Settembrini von sich selber sprach und erklärte, in seiner, des Enkels Lodovico Person nun, aber hätten die Tendenzen seiner unmittelbaren Vorfahren, die staatsbürgerliche des Großvaters und die humanistische des Vaters, sich vereinigt, indem er nämlich ein Literat, ein freier Schriftsteller geworden sei. Denn die Literatur sei nichts anderes als eben dies. Sie sei die Vereinigung von Humanismus und Politik, welches sich umso zwangloser vollziehe, als ja Humanismus selber schon Politik und Politik Humanismus sei. Ob, fragte Settembrini, seine Zuhörer je von Herrn Brunetto gehört hätten, Brunetto Latini, Stadtschreiber von Florenz um 1250, der ein Buch über die Tugenden und die Laster geschrieben. Dieser Meister zuerst habe den Florentinern Schliff gegeben und sie das Sprechen gelehrt, sowie die Kunst, ihre Republik nach den Regeln der Politik zu lenken. Da haben sie es, meine Herren, rief Settembrini. Da haben sie es. Und er sprach vom Worte, vom Kultus des Wortes, der Eloquenz, die er den Triumph des Menschlichen nannte. Denn das Wort sei die Ehre des Menschen. Und nur dieses mache das Leben menschenwürdig. Nicht nur der Humanismus, Humanität überhaupt. Alle Menschenwürde, Menschenachtung und menschliche Selbstachtung sei untrennbar mit dem Worte, mit Literatur verbunden. Siehst du wohl, sagte Hans Castorp später zu seinem Vetter, siehst du wohl, dass es in der Literatur auf die schönen Worte ankommt? Ich habe es gleich gemerkt. Und so sei auch die Politik mit ihr verbunden, oder vielmehr sie gehe hervor aus dem Bündnis der Einheit von Humanität und Literatur, denn das schöne Wort erzeuge die schöne Tat. Sie hatten in ihrem Lande, sagte Settembrini, vor 200 Jahren einen Dichter, einen prächtigen alten Plauderer, der großes Gewicht auf eine schöne Handschrift legte, weil er meinte, dass eine solche zum schönen Stile führe. Er hätte ein wenig weitergehen sollen und sagen, dass ein schöner Stil zu schönen Handlungen führe. Schön schreiben, das heiße beinahe auch schon schön denken, und von da sei nicht mehr weit zum schönen Handeln. Alle Sittigung und sittliche Vervollkommnung entstamme dem Geiste der Literatur, diesem Geiste der Menschenehre, welcher zugleich auch der Geist der Humanität und der Politik sei. Ja, dies alles sei eins, sei ein und dieselbe Macht und Idee. Und in einen Namen könne man es zusammenfassen. Wie dieser Name laute? Nun, dieser Name setze sich aus vertrauten Silben zusammen, deren Sinn und Majestät die Vettern aber gewiss so recht noch niemals begriffen hätten. Er laute Zivilisation. Und indem Settembrini dies Wort von den Lippen ließ, warf er seine kleine Rechte empor, wie jemand, der einen Toast ausbringt. Dies alles fand der junge Hans Castorp hörenswert. Zwar unverbindlicherweise und mehr zum Versuch, doch hörenswert auf alle Fälle fand er, dass es sei, und sprach sich in diesem Sinne auch gegen Joachim Ziemsen darüber aus, der aber gerade das Thermometer im Munde hatte und also nur undeutlich antworten konnte. Danach auch allzu beschäftigt war, die Ziffer abzulesen und in die Tabelle einzutragen, um sich zu Settembrinis Aspekten äußern zu können. Hans Castorp, wie wir sagten, nahm gutwillig Kenntnis davon und öffnete ihnen zur Prüfung sein Inneres. Denn dass gewisse Widerstände in seiner Seele sich regten, soll nicht geleugnet werden. Es waren solche, die von früher her ursprünglich und immer schon darin vorhanden gewesen, wie auch solche, die sich aus der gegenwärtigen Sachlage besonders ergaben, aus seinen teils mittelbaren, teils verschwiegenen Erlebnissen bei denen hier oben. Was ist der Mensch? Wie leicht betrügt sich doch sein Gewissen! Wie versteht er es noch aus der Stimme der Pflicht, die Erlaubnis zur Leidenschaft herauszuhören, aus Pflichtgefühl, um der Billigkeit des Gleichgewichts willen, hörte Hans Castorp Herrn Settembrini zu und prüfte wohlmeinend seine Aspekte über die Vernunft, die Republik und den schönen Stil, bereit, sich davon beeinflussen zu lassen. Desto statthafter aber fand er es hinterdrein, seinen Gedanken und Träumen wieder in anderer, in entgegengesetzter Richtung freien Lauf zu lassen. Ja, um unseren ganzen Verdacht oder unsere ganze Einsicht auszusprechen, so hatte er wohl gar Herrn Settembrini nur zu dem Zwecke gelauscht, von seinem Gewissen einen Freibrief zu erlangen, den es ihm ursprünglich nicht hatte ausfertigen wollen. Was oder wer aber befand sich auf dieser anderen, dem Patriotismus, der Menschenwürde und der schönen Literatur entgegengesetzten Seite, wohin Hans Castorp sein Sinnen und Betreiben nun wieder lenken zu dürfen glaubte? Dort befand sich Clawdia Chauchat, schlaff, wurmstichig und kirgisenäugig. Und indem Hans Castorp ihrer gedachte, übrigens ist Gedenken ein allzu gezügelter Ausdruck für seine Art, sich ihr innerlich zuzuwenden, war es ihm, als säße er im Kahn auf einem holsteinischen See und blicke aus der glasigen Tageshelle des westlichen Ufers, vexierten und geblendeten Auges hinüber in die nebeldurchsponnene Mondnacht der östlichen Himmel. Hans Castorps Woche lief hier von Dienstag bis Dienstag, denn an einem Dienstag war er ja angekommen. Dass er im Büro seine zweite Wochenrechnung beglichen hatte, lag schon ein paar Tage zurück. Die bescheidene Wochenrechnung von rund 160 Franken, bescheiden und billig nach seinem Urteil, selbst wenn man die Unbezahlbarkeiten des hiesigen Aufenthaltes eben ihrer Unbezahlbarkeit wegen überhaupt nicht in Anschlag brachte, auch nicht gewisse Darbietungen, die wohl berechenbar gewesen wären, wenn man gewollt hätte, wie zum Exempel die 14-tägige Kurmusik und die Vorträge Dr. Krokowskis, sondern allein und ausschließlich die eigentliche Bewirtung und gasthausmäßige Leistung, das bequeme Logis, die 5 übergewaltigen Mahlzeiten. Es ist nicht viel, es ist eher billig. Du kannst nicht klagen, dass man dich überfordert hier oben, sagte der Hospitant zu dem Eingesessenen. Das sind noch keine 10.000 Mark im Jahr. Mehr ist es auf keinen Fall. Davon lebst du. Kopfrechnen lobenswert, sagte Joachim. Ich wusste gar nicht, dass du so gewandt darin bist und dass du gleich die Jahreskalkulation aufstellst, das finde ich großzügig von dir. Entschieden hast du schon etwas gelernt hier oben. Seine rasche Übersicht in diesem Falle war keine Stegreifleistung, sondern beruhte auf Vorbereitung, und zwar auf schriftlicher Vorbereitung, indem nämlich Hans Castorp eines Abends während der Liegekur, denn er legte sich abends nun doch hinaus, da alle es taten, eigens von seinem vorzüglichen Liegestuhl aufgestanden war, um sich einem plötzlichen Einfall folgend aus dem Zimmer Papier und Bleistift zum Rechnen zu holen. Damit hatte er denn festgestellt, dass sein Vetter, oder vielmehr das Mann, überhaupt hier alles in allem 12.000 Franken pro Jahr benötige und sich zum Spaße innerlich klargemacht, dass er für seine Person dem Leben hier oben wirtschaftlich mehr als gewachsen sei, da er sich als einen Mann von 18.000 bis 19.000 Franken jährlich betrachten durfte. Seine zweite Wochenrechnung also war vor 3 Tagen gegen Dank und Quittung geregelt worden, was so viel heißen will, wie dass er sich mitten in der dritten und planmäßig letzten Woche seines Aufenthaltes hier oben befand. Am kommenden Sonntag würde er noch eines der 14-tägig wiederkehrenden Kurkonzerte hier miterleben und am Montag noch einem der ebenfalls 14-tägig sich wiederholenden Vorträge Dr. Krokowskis beiwohnen, sagte er zu sich selbst und zu seinem Vetter. Am Dienstag oder Mittwoch aber würde er reisen und Joachim wieder allein hier zurücklassen, den armen Joachim, dem Radamant noch wer weiß wie viele Monate zudiktiert hatte und dessen sanfte schwarze Augen sich jedes Mal wehmütig verschleierten, wenn von Hans Castorps rapid heranrückender Abreise die Rede war. Tja, großer Gott, wo war diese Ferienzeit geblieben? Verronnen, verflogen, enteilt. Man wusste wahrhaftig nicht recht zu sagen, wie. Es waren doch schließlich 21 Tage gewesen, die sie hatten miteinander verleben sollen. Eine lange Reihe, nicht leicht zu übersehen, am Anfang. Und nun waren auf einmal nur noch 3, 4 geringfügige Tage davon übrig. Ein wenig beträchtlicher Restbestand. Etwas beschwert allerdings durch die beiden periodischen Abwandlungen des Normaltages, aber schon erfüllt von Pack- und Abschiedsgedanken. 3 Wochen waren ebenso gut wie nichts hier oben. Sie hatten es ihm ja alle gleich gesagt. »Nun wollen wir wenigstens hoffen«, sagte Joachim, »dass du dich erholt hast bei uns und die Erfrischung spürst, wenn du hinunterkommst.« »Ja, ich werde also allerseits grüßen«, erwiderte Hans Castorp, »und sagen, dass du spätestens in 5 Monaten nachkommst.« »Erholt? Du meinst, ob ich mich erholt habe in diesen paar Tagen? Das will ich doch annehmen. Eine gewisse Erholung muss selbst in so kurzer Zeit doch am Ende wohl stattgefunden haben. Aber von Zeit zu Zeit wird immer noch mein Taschentuch rot, wenn ich es benutze. Und die verdammte Hitze im Gesicht mitsamt dem sinnlosen Herzklopfen werde ich auch, wie es scheint, bis zum Schluss nicht mehr loswerden. Nein, nein, von Akklimatisation kann man bei mir nicht gut reden. Wie sollte man auch nach so kurzer Zeit? Da brauchte es länger, um sich hier zu akklimatisieren und mit den Eindrücken fertig zu werden. Und dann könnte die Erholung beginnen und das Ansetzen von Eiweiß. Schade. Ich sage schade, weil es entschieden fehlerhaft war, dass ich mir nicht mehr Zeit für diesen Aufenthalt vorbehielt. Zur Verfügung wäre sie ja schließlich gewesen. So ist mir zumute, als ob ich mich zu Hause im Flachland vor allem einmal von der Erholung werde erholen müssen und 3 Wochen schlafen. So abgearbeitet komme ich mir manchmal vor. Und nun kommt ja ärgerlicherweise dieser Katarrh hinzu. Es hatte nämlich den Anschein gewonnen, als ob Hans Castorp mit einem Schnupfen erster Klasse im Flachlande wieder eintreffen sollte. Er hatte sich erkältet. Wahrscheinlich in der Liegekur, und zwar, um nochmals zu mutmaßen, in der Abendliegekur, an der er sich seit etwa einer Woche beteiligte, trotz des nasskalten Wetters, das sich vor seiner Abreise nicht mehr bessern zu wollen schien. Da es nicht schneite, wurde nicht geheizt, und im Zimmer zu sitzen war keineswegs behaglicher als im Winterpaletot und nach der Kunst in seine 2 guten Kamelhaardecken verpackt, in der Balkonloge zu liegen. Im Gegenteil und umgekehrt, dies Letztere war das ganz unvergleichlich behaglichere. Es war schlechthin geurteilt die ansprechendste Lebenslage, die Hans Castorp je erprobt zu haben sich erinnerte. Ein Urteil, in dem er sich dadurch nicht beirren ließ, dass irgendein Schriftsteller und Carbonaro sie mit einem boshaften Unter- und Nebensinn die horizontale Lebenslage nannte. Namentlich am Abend fand er sie ansprechend, wenn neben einem auf dem Tischchen das Lämpchen glühte und man warm in den Decken die wieder schmeckende Maria zwischen den Lippen und im Genuss aller schwer bestimmbaren Vorzüge des hiesigen Liegestuhltypus mit freilich eisiger Nasenspitze und ein Buch, es war immer noch Ocean Steamships, in den freilich arg verklammten, rot angelaufenen Händen durch die Bogen der Loggia über das dunkelnde, mit hier zerstreuten, dort dicht zusammentretenden Lichtern geschmückte Tal hinblickte, aus welchem fast jeden Abend und wenigstens eine Stunde lang Musik herauftönte. Angenehm abgedämpfte, vertraut melodische Klänge, Opernfragmente waren es, Stücke aus Carmen, aus dem Troubadour oder dem Freischütz, wohlgebaute, zügige Walzer sodann, Märsche, bei denen man hochgemut den Kopf hin und her wandte, und muntere Mazurken. Mazurka, Marussia hieß sie eigentlich, die mit dem kleinen Rubin. Und in der Nachbarloge hinter der dicken Milchglaswand lag Joachim. Dann und wann wechselte Hans Castorp ein vorsichtiges Wort mit ihm, unter voller Rücksichtnahme auf die anderen Horizontalen. Joachim hatte es in seiner Loge ebenso gut wie Hans Castorp, wenn er auch unmusikalisch war und sich an den Abendkonzerten nicht so zu freuen verstand. Schade für ihn. Er las wohl stattdessen in seiner russischen Grammatik. Hans Castorp aber ließ Ocean Steamships auf der Decke liegen und lauschte mit herzlicher Teilnahme auf die Musik, blickte wohlgefällig in die durchsichtige Tiefe ihrer Faktur und empfand so inniges Vergnügen an einer charakter- und stimmungsvollen melodischen Eingebung, dass er sich zwischendurch nur mit Feindseligkeit an Settembrinis Äußerungen über die Musik erinnerte. Äußerungen so ärgerlich wie die, dass die Musik politisch verdächtig sei. Was in der Tat nicht viel besser war als Großvater Giuseppes Redensart von der Julirevolution und den 6 Tagen der Weltschöpfung. Das alles nun aber hatte also nicht gehindert, dass der Hospitant und weiche Neuling sich in der Liegekur, oder wie und wo nun immer, tüchtig erkältet hatte. Ein schwerer Schnupfen schien im Anzuge. »Höchst ärgerlich«, sagte Joachim, »ist das, und beinahe peinlich. Erkältungen, musst du wissen, sind hier nicht reçu, man leugnet sie. Sie kommen offiziell bei der großen Lufttrockenheit nicht vor.« Und als Patient würde man übel anlaufen bei Behrens, wenn man sich erkältet melden wollte. Ja, wir müssen sehen, was sich tun lässt. Ich werde es morgen früh dem Bademeister sagen, wenn er zu mir kommt. Das ist der Dienstweg und er wird es schon weitergeben, sodass dann doch vielleicht etwas für dich geschieht. So Joachim. Und der Dienstweg bewährte sich. Schon als Hans Castorp am Freitag von der Morgenmotion in sein Zimmer zurückkehrte, klopfte es bei ihm und es ergab sich für ihn die persönliche Bekanntschaft mit dem Fräulein von Mielendonk oder der Frau Oberin, wie sie genannt wurde. Bisher hatte er die offenbar vielbeschäftigte immer nur von Weitem erblickt, wie sie aus einem Krankenzimmer kommend den Korridor überquerte, um in ein gegenüberliegendes einzutreten oder sie flüchtig im Speisesaal auftauchen sehen und ihre quäkende Stimme vernommen. Nun also galt ihm selbst ihr Besuch. Durch seinen Katarr herbeigezogen, klopfte sie knöchern, hart und kurz an seine Stubentür und trat ein, fast bevor er hereingesagt, indem sie sich auf der Schwelle noch einmal zurückbeugte, um sich der Zimmernummer gewiss zu machen. 34, quäkte sie ungedämpft. »Es stimmt, Menschenskind, on me dit que vous avez pris froid. I hear you have caught a cold. Wie kajis da brust du dich?« »Ich höre, sie sind erkältet.« »Wie soll ich reden mit Ihnen? Deutsch, ich sehe schon. Ach, der Besuch vom jungen Ziemsen, ich sehe schon. Ich muss in den Operationssaal, da ist einer, der wird chloroformiert und hat Bohnensalat gegessen, wenn man seine Augen nicht überall hat. Und Sie, Menschenskind, wollen sich hier erkältet haben? Was ist denn das für eine Erkältung, hä?« fragte die Oberin wieder, indem sie ihre Augen durchdringend zu machen suchte, was aber nicht gelang, da sie abschweiften. »Wir lieben solche Erkältungen nicht. Sind Sie öfter erkältet? War Ihr Vetter nicht auch so oft erkältet? Wie alt sind Sie denn? 24? Das Alter hat's in sich. Und nun kommen Sie hier herauf und sind erkältet? Wir sollten hier nicht von Erkältung reden, geehrtes Menschenskind. Das ist so ein Schnickschnack von unten.« Das Wort Schnickschnack nahm sich ganz abscheulich und abenteuerlich aus in ihrem Munde, wie sie es mit der Unterlippe schaufelnd hervorbrachte. »Sie haben den wunderschönsten Katarr der Luftwege, das gebe ich zu, das sieht man Ihnen an den Augen an. Haben Sie sich gemessen?« Er verneinte. »Warum nicht?« fragte sie und ließ ihre schräg vorgeschobene Unterlippe in der Luft stehen. Er verstummte. Der Gute war noch so jung, er hatte sich noch das Verstummen des Schuljungen bewahrt, der in der Bank steht, nichts weiß und schweigt. »Messen Sie sich etwa überhaupt nie?« »Doch, Frau Oberin, wenn ich Fieber habe.« »Und jetzt haben Sie Ihrer Meinung nach keins?« »Ich weiß nicht recht, Frau Oberin, ich kann es nicht recht unterscheiden. Ein bisschen heiß und frostig bin ich schon seit meiner Ankunft hier oben.« »Aha! Und wo haben Sie Ihr Thermometer?« »Ich habe keins bei mir, Frau Oberin. Wozu? Ich bin ja nur zu Besuch hier. Ich bin gesund.« »Schnickschnack! Haben Sie mich gerufen, weil Sie gesund sind?« »Nein«, lachte er höflich, »sondern weil ich mich etwas erkältet habe. Solche Erkältungen sind uns schon öfter vorgekommen. Hier«, sagte sie und kramte in ihrer Tasche, um zwei längliche Lederetuis zum Vorschein zu bringen, ein schwarzes und ein rotes, die sie auf den Tisch legte. »Dieser hier kostet 3,50 Franken und der hier 5 Franken. Besser fahren Sie natürlich mit dem zu 5. Das ist was fürs Leben, wenn Sie ordentlich damit umgehen.« Er nahm lächelnd das rote Etui vom Tisch und öffnete es. Schmuck wie ein Geschmeide lag das gläserne Gerät in die genau nach seiner Figur ausgesparte Vertiefung der roten Samtpolsterung gebettet. Die ganzen Grade waren mit roten, die Zehntelgrade mit schwarzen Strichen markiert. Die Bezifferung war rot, der untere, verjüngte Teil mit spiegelig glänzendem Quecksilber gefüllt. Die Säule stand tief und kühl weit unter dem Normalgrade tierischer Wärme. Hans Castorp wusste, was er sich und seinem Ansehen schuldig war. »Ich nehme diesen«, sagte er, ohne dem anderen nur Beachtung zu schenken, »den hier zu 5. Darf ich Ihnen sofort?« »Abgemacht«, quäkte die Oberin. »Nur nicht knausern bei wichtigen Anschaffungen. Eilt nichts, kommt auf die Rechnung. Geben Sie her, wir wollen ihn erst noch recht klein machen, ganz hinunterjagen. So«, und sie nahm ihm das Thermometer aus der Hand, stieß es wiederholt in die Luft und trieb so das Quecksilber noch tiefer, bis unter 35 hinab. »Wird schon steigen, wird schon emporwandern, der Mercurius«, sagte sie. »Hier haben Sie Ihre Erwerbung. Sie wissen doch wohl, wie es gemacht wird bei uns? Unter die werte Zunge damit. Auf 7 Minuten, 4-mal am Tag. Und gut die geschätzten Lippen drum schließen. Adieu, Menschenskind. Wünsche gute Ergebnisse.« Und sie war aus dem Zimmer.